1 Live Talk Radio 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute ganz unter uns hier im Radio bei 1 Live und nicht im WDR Fernsehen. Wir haben wie immer freitags eine freie Themennacht und das heißt, ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ich sage euch nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111 und auch nochmal die Faxnummer oder die Faxnummer 0800 5678 110. Freie Themennacht. Erste Anruferin heute Nacht ist Janina. Und die ist 15 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi Domian. Hi Janina. Sagt man Janina und Janina? Ne, Janina. Ja, ist mir egal. Janina. Okay. Okay. Um was geht's? Ja, und zwar, ich bin halt 15. Ja. Und ich bin Mädchen. Aha. Und die Jungs sagen schon so mir alles Mögliche nach, von wegen, dass ich mit dem Fußball verheiratet wäre. Dass du mit dem Fußball verheiratet bist? Ja. Ist ja eher ungewöhnlich, ne? Oder? Ja. Finde ich auch. Ja, bist du denn mit dem Fußball verheiratet? Oder ich sag so, ich bin nicht wirklich mit dem verheiratet. Nur sobald immer Fußball läuft, bin ich die Erste, die weg ist. Ehrlich? Ehrlich. Weißt du was, Janina? Jetzt wirst du wahrscheinlich vor Entsetzen umkippen. Ich habe noch kein einziges Spiel gesehen. Echt nicht? Nein. Ehrlich, heute Mittag? Heute haben die Deutschen, glaube ich, gewonnen, ne? Irgendwie ja. Sowas war da, ne? Und wer hat noch gewonnen? Brasilien? Ja, die haben auch gewonnen. Die haben auch gewonnen. Ja. 2-1. Es ist ja höllisch früh, da liege ich ja immer noch und penne. Aber auch wenn ich nicht pennen würde, würde ich es mir nicht angucken. Also, da treffen jetzt zwei ganz unterschiedliche Charaktere aufeinander. Nämlich Janina, die ein Fußballfan ist, und Domian, der damit nicht viel am Hut hat. Was fasziniert dich so sehr an Fußball? Ja, sag mal so, die Spannung ist da und ja, die Action und alles. Habe ich beim Krimi auch. Ja, aber nicht so wie im Fußball. Das ist halt eine eigene Welt für sich. Ja. Und das ist das Faszinierende. Hängst du denn auch vor den ganzen Bundesligaspielen? Ja, auf jeden Fall. Ehrlich? Ehrlich. Ich habe Dauerkarten und alles Mögliche. Ach, das heißt, du gehst da sogar hin ins, ja, in die Stadien. Was für ein Fan bist du denn? Von Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Ja. Und mit wem gehst du da hin? Ja, alleine halt. Alleine sogar? Freundin von mir, die haben keinen Bock. Ja, ich wollte gerade sagen, die Mädels kannst du dir wahrscheinlich abschminken, ne? Aber ja, du könntest doch mit den Jungs gehen. Oder mit deinem Vater, ich oder ich sag's mal so, die Jungs, die kriegen keine Karten. Weil die Spiele immer ausverkauft sind, die meisten. Und woher kriegst du die Karte? Ja, ich habe in Dortmund angerufen. Aha. Und dann habe ich mir eine Dauerkarte bestellt, mich auf eine Warteliste setzen lassen. Und das hat so einfach funktioniert? Ja, und dann hatte ich 3 Wochen später Bescheid gesehen, jetzt habe ich eine Dauerkarte. Weil du ein Mädchen bist, bist du da bevorzugt worden? Nein, nicht deswegen. Da könnten die Jungs das doch genauso machen. Ja, nur die... Die machen das nicht. Aber fühlst du dich denn da nicht ein bisschen einsam unter den grölenden, hauptsächlich wahrscheinlich Männern? Nee, überhaupt nicht. Ich fand das einfach so cool, die Stimmung auf der Südkurve, die muss man einfach mal miterlebt haben. Wer ist denn dein Lieblingsfußballspieler? Enrique de Sousa Everton. Ah, gut, dass ich den auch sehr gut kenne. Nummer 12. Der ist uns zur Meisterschaft. Ich muss mal ganz blöd fragen. Ist der auch im Nationalteam? Nein. Nee, gut. Gibt's denn da jemanden, den du besonders gut findest? Ja, Miroslav Klose. Ja, das ist ja der Superstar im Moment. Das weiß ja sogar ich. Ja? Und dieser Hühner, ne? Der mit den kurzgeschundenen Haaren, der ist auch ziemlich populär, ne? Ja. Ballack ist cool. Ich kann ja andere nicht angeben. Ne? Ballack ist cool. Ballack ist auch cool. Der hat dann den Ball schön eingeköpft. Schön eingeköpft. Schöner Mann. Nee, schöner Mann nicht. Findest du nicht? Ich find Ballack sehr attraktiv. Nee, ich bin wirklich. Nee? Wen findest du denn jetzt, abgesehen von seinen fußballerischen Qualitäten, so als Mann attraktiv? Thomas Rositzki. Ah, den kenne ich leider nicht. Hm. Nummer 10 von Dortmund. Spielst du denn selbst auch Fußball? Nee, das geht leider nicht, weil ich Asthma habe. Ach, das ist aber ein Ärger. Ja. Das ist ein Ärger. Es gibt ja auch Mädelsfußball, ne? Damenfußball. Ja, das ist aber nicht so interessant. Ach so, das guckst du nicht. Das wird ja im Fernsehen auch übertragen, ne? Wenn die große Spiele. Keine Ahnung. Das guckst du überhaupt nicht? Ne, nur die Bundesliga. Warum guckst du Frauenfußball nicht? Weiß ich nicht, weil bei den Männern, die schießen härter zum Teil und ist spannender. Ja, die sind Männer schießen härter, das stimmt, da hast du recht, ja. Sind bekannter und ja, so. Oder würdest du sogar so weit gehen, das ist kein Sport für Frauen, das passt dir einfach nicht zu Frauen. Doch. Doch, das schon. Das geht. Aber ist nicht dein Ding und nee, du guckst lieber die Männer an. Genau. Sieht man mehr Oberkörper und alles. Aber das hat nicht hauptsächlich so eine erotische Sache, ne? Nee, das geht einfach ums Spiel, ne? Spaß, genau. Am Spiel und an der Spannung, wie du es gerade gesagt hast. Wenn du denn jetzt kein Asthma hättest, ja, würdest würde ich auf jeden Fall Fußball spielen. Würdest du es machen? Würdest du auch Frauenfußball spielen dann? Zur Not, ja. Gibt's denn da bei in Dortmund auch so Vereine für junge Mädels und Traditionen, Frauen, weißt du, keine Ahnung. Jetzt wäre es ja eigentlich ziemlich scharf, wenn du irgendwie einen Beruf ergreifen könntest, der mit Fußball was zu tun hat. Ja, das wäre cool, so Sport, so vom Fußball, so eine Kommentatorin. Zum Beispiel, dass du Sportreporterin würdest oder dass du vielleicht bei ja, das wäre cool. Ne? Oder bei einem großen Fußballverein irgendwie das Management mitmachen würdest. Oder? Oh ja, das wäre auch stark. Was sind denn deine Berufswünsche? Hast du ja, schon welche? Das meiste geht ja nicht, das kann ich mir jetzt abschminken durch das Asthma und so. Ja. Ja, und jetzt irgendwas mit Sport später. Also doch wirklich dann auch mit Sport, ja. Ja. Ja, mach eine solide Ausbildung, studier vielleicht Sport. Sport und nee. Betrieb. Nee? Schule ist nicht mein Ding. Naja, aber dann hast du die besten Voraussetzungen, halt auch wirklich was ganz Interessantes zu machen, ne? Ja. Aber das ist ja noch eine Weile hin. Wie ist das denn in der Familie? Dein Papa zum Beispiel? Mein Papa, der hat zwar eine Dauerkarte, der wohnt aber nicht mehr bei uns, weil meine Eltern haben sich damals getrennt. Ach so. Und mittlerweile ist er halt verheiratet und so. Mhm. Er war auch dagegen, dass ich zum Auswärtsspielen am 8. Mal nach Rotterdam mit zum Final-UEFA-Cup-Spiel gefahren bin. Da war er dagegen? Ja, meine Mama war natürlich dafür und seitdem habe ich auch so ein bisschen Stress mit dem. Ach so, die Mama war dafür? Aber ist das nicht auch ein bisschen gefährlich, so in deinem Alter? Ist das mal so, vielleicht gefährlich, ja. Aber ich bin mit über 1500 Dortmund-Fans dahin gefahren. Und die haben dich beschützt? Ja, auch. Wo hast du denn da gepennt? Gar nicht. Wir sind morgens um 10 Uhr von Dortmund aus losgefahren. Mhm. Und am nächsten Morgen Donnerstag um 4 Uhr wieder angekommen. Und mit denen du da zusammen bist, das sind ja alles in der Regel Ältere als du oder viel Ältere. Ja, ich war die Jüngste. Ja, nehmen die dich gut auf? Ja, oder bist du da doch ein bisschen so eine Außenseiterin? Und nee. Auf jeden Fall, vor allem schon, weil ich ein Mädchen bin. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du bei deinen Altersgenossinnen, also bei den Mädels in deinem Alter, rümpfen die nicht ein bisschen die Nase und sagen, die Janina hat irgendwie ein bisschen, die ist ein bisschen komisch oder so. Sagen die das? Ja, mehr oder weniger. Aber ist dir wurscht? Ja, eben. Ich sag's. Zum Teil immer Fußball gehört schon zu meinem Leben richtig und so. Wie viele Stunden in der Woche verbringst du mit Fußball? Kann man nicht so sagen. Kann nicht sein. Kommt ja immer auf die Saison an, ne? Ob ja, eben. Dann gucke ich da immer alle Spiele und alles Mögliche, erste Liga, zweite Liga und so. Aha. Ich habe ja nun gehört von meinen Freunden, die alle Fußball begeistert sind, dass das heute wohl nicht so ein dolles Spiel war, ne? War's auch nicht. War unter aller Sau. Echt unter aller Sau? Echt. Weil die Deutschen schlecht gespielt haben? Ja. Wer hat am schlechtesten gespielt? Kann man so nicht einzeln sagen. Ich glaube, die Mannschaft insgesamt, die haben die zu weit nach vorne zum Teil kommen lassen. Lag das jetzt an den Deutschen oder lag das an der Stärke der Amerikaner? Lag an beiden. Mhm. Das war genau die Situation, die Rudi Völler vermeiden wollte. Ja. Mhm. Der nächste Gegner ist jetzt Spanien, glaube ich, ne? Oder? Ist das nur so, Spanien muss morgen erstmal gegen Südkorea gewinnen, dann wäre Spanien. Wer ist denn deiner Einschätzung nach der für uns beste Gegner als nächstes? Ich würde mal sagen, der leichteste gehört mal mit zur Türkei. Ah ja. Mhm. So. Weil die jetzt auch zum ersten Mal so weit gekommen sind. Ja, das ist neu, ne? Ja, und dadurch sind die halt nervös und aufgeregt. Ja. So, jetzt muss ich natürlich die Chance nutzen. Ich habe den ultimativen Fußball-Fan hier in der Leitung, Janina, 15 Jahre alt, die auch richtig Ahnung hat, merke ich. Jetzt deine Prognose. Wer macht's denn? Wer ist im Endspiel? Brasilien und Deutschland. Brasilien und Deutschland. So, weiter. Wie geht's aus? Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich niemand mal, weiß. So wie Brasilien spielt, der Rivaldo und Carlos und so, wird Brasilien wohl 2-1 gewinnen oder 1-0. Das wollen wir gar nicht hören jetzt. Mensch. Ja, aber das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Mann! Ich als Nicht-Fußball-Fan will ja zumindest hören, dass die Deutschen gewinnen. Also. Ja, aber ich schätze mal, Deutschland wird Zweiter und Spanien Dritter. Wie spektakulär, ne? Wenn jetzt Deutschland wieder mal Fußball-Weltmeister würde. Oh, das wäre cool. Das wäre sehr spektakulär. Dann hätten sie 4 Sternchen. Ich sag's dir. Janina, es hat mich gefreut, mit dir geplaudert zu haben. Ja, mit dir auch. Und viel Spaß beim Fußball gucken. Ja, sag mal, mit wem guckst du denn dann Fußball, wenn... Der Papa ist nicht in der Familie mehr. Ja, alleine halt. Alleine, und die Mutti interessiert... Mit meinem Hund. Der heißt ja auch Herr Lehmann, wie Jens Lehmann von Dortmund. Achso, da heißt der Herr Lehmann. Was ist denn Herr Lehmann für ein Hund? Golden Retriever. Ah ja, wie schön, die mag ich sehr gerne. Und deine Mutti guckt auch nicht so Fußball? Ne, die hat da null Ahnung von. Die hat null Ahnung, aber die lässt dir da freie Hand, ne? Die sagt... Ja, sie macht, mach du ruhig. Mach weil ich erzähle ja auch nicht, was da abgeht auf dem Spiel. Du bist ein sehr nettes Mädchen, muss ich sagen. Echt? Ja, finde ich gut. Finde ich sehr, sehr, sehr, sehr sympathisch. Aha, danke schön. Ich könnte viel von dir lernen in Sachen Fußball. Aha. Wenn wir uns lange unterhalten würden, dann wäre ich auch der Fachmann wahrscheinlich hinterher. Mann. Könnte sein. Also, viel Spaß beim Fußball gucken. Ja, darf ich noch jemanden grüßen? Ja, und ich will nur sagen, wir hoffen nicht, dass deine Prognose wahr wird, ne? Obwohl sie vielleicht klug ist und fundiert, aber das wollen wir jetzt alles gar nicht wissen und hören. Ja. So, du, jetzt darfst du grüßen. Okay, ich grüße alle Dortmund-Fans und vor allen Dingen die von der Südtribüne im Block 13 und Vicky. Okay. Die okay, Grüße sind rüber. Janina, alles Gute, Janina. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Hanna hat mich angerufen und Hanna ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Bist du auch Fußballfan? Nein, gar nicht. Nee, gar nicht. Das wäre jetzt auch ein irrer Zufall gewesen, die zweite junge Frau. Nee, gar nicht. Kann ich gar nicht mit anfangen. Um was geht's denn, Hanna? Also, meine Geschichte ist im Moment so, dass ich jetzt gerade halt mein Abitur fertig gemacht habe. Bestanden. Genau. Darf ich gratulieren? Ja, danke schön. Ich gratuliere. Darf ich auch fragen, Durchschnittsnote? 1,2. Hey, ist doch gut. Ja, aber hat mich auch gefreut. 1,2 ist doch wirklich sehr gut. Ja. So, weiter. Und so vor einem Jahr haben dann halt irgendwie auch meine Freunde irgendwie angefangen, halt um zu überlegen, was wir so später halt machen möchten im Beruf und so. Und ich habe halt irgendwie gemerkt, da meine Lebensumstände, mein ganzes Leben ein bisschen anders ist, dass ich halt auch irgendwie was anderes machen wollte erstmal, dass ich nicht so einen klassischen Weg irgendwie eingehen wollte und habe mir dann halt überlegt, dass ich ein Buch schreiben möchte. Mhm. Und habe dann halt auch verschiedene Sachen schon geschrieben. Ein Roman oder was? Genau. Mhm. Ich habe halt angefangen mit mehreren Sachen, aber das war dann auch nichts Richtiges. Und durch ein paar blöde Zufälle habe ich mir jetzt überlegt, ein Buch über Prostitution zu schreiben. Warum? Ich weiß nicht. War halt irgendwie eine Eingebung. Ich habe irgendwie überlegt, ich habe Sachen gesehen, halt Reportagen im Fernsehen oder Bücher drüber gelesen, das immer nur entweder aus der Sicht der Prostituierten selber oder aus der Sicht des Reporters irgendwie in einem Interview, dass das irgendwie so halt... Ja, mehr Sichten gibt's ja auch nicht, ne? Als die des der Betroffenen? Genau, oder dass da halt, dass es halt sehr unpersönlich war. Ja. Und das halt auch, das halt sich immer gedoppelt hat. Und dann habe ich mir halt überlegt, ein Jahr ungefähr in einem Modell zu arbeiten. Nicht als Prostituierte, sondern hinter einer Theke. Und das mache ich halt im Moment. Das ist ja krass. Ja. Das ist ja abgefahren. Das ist ja wirklich abgefahren. Du bist im Moment schon in einem Arbeitsbordell. Ja, schon. Ich habe es auch die ganze Zeit, also schon... Seit ein paar Wochen jetzt, oder wie? Ja, schon seit einem Monat ungefähr. Also auch, das ist auch halt auch durch einen Zufall. Und deswegen, das heißt, ich arbeite halt auch in einem Ehrenhof-Modell. Es ist jetzt nicht so der letzte Ramsch, in dem ich arbeite, schon ein schicker Laden. Ein schicker Laden. Was genau machst du denn da? Ja, also man muss sich das halt so vorstellen, und das kennen die Leute halt nicht, dass du halt in so einer Bar arbeite. Und dafür bezahlt werde, mich mit den Leuten zu unterhalten und den Leuten Champagner zu verkaufen. Ach so. Und den Mädels da ein bisschen zu helfen. Aber du bedienst die Kunden nicht mit Getränken. Das macht jemand anders. Doch, das auch. Das mache ich auch. Ich bin hinter der Theke. Also du bedienst den, stellst denen was hin und plauderst auch mit denen. Das ist deine Aufgabe. Ich plaudere mit denen. Ich bin dafür da, um die Prostituierte oder die Amüsierdame halt mit dem Mann ins Gespräch zu bringen und zu erkunden, was der Mann sich denn jetzt genau vorstellt, wer denn für den Mann jetzt die richtige Frau wäre. Also du bist quasi so und zu gucken, wie viel Geld der Mann hat. Einfach. Ah ja. Die Kundschafterin, die Auskundschafterin und diejenige, die dann so ein bisschen die Menschen da zueinander führt. Genau. Und kommt es dann auch schon mal vor, dass dann Kunden mit dir was machen wollen? Ja, natürlich, klar. Aber da sind das klare Regeln. Das Problem ist halt einfach, nicht weil ich jetzt so wunderschön bin, sondern weil ich einfach 19 bin und wie man das irgendwo ansieht. Ich meine, ich bin unverbraucht. Mhm. Also die würden schon mal gerne mit dir, aber da ist eine klare Regel, das machst du nicht und das musst du auch nicht machen von Seiten deiner Arbeitgeber da. Ich darf es machen. Die Arbeitgeber würden das natürlich auch gerne sehen. Mhm. Aber du hast den Job angenommen unter der Prämisse und Bedingung, du möchtest es nicht machen. Genau, so habe ich das schon unter der Prämisse. Das habe ich schon von Anfang an halt klargestellt, aber dass ich den Rest halt mache. Ja. Dass ich besonders spaßig bin. Und einfach dadurch, ich bin da sehr blauäugig auch dran gegangen. Mhm. Und im Moment ist das halt schon hart für mich, weil aus zwei Gründen einfach, dass ich auf der einen Seite da Sachen sehe, erfahre und mitmachen muss, die ich in meinem, ich sag mal, in meinem Alltagsleben, weil ich schon im Moment ein Doppelleben führe, mit denen ich noch nie konfrontiert war und die mich schon sehr schocken. In der Form, von der ich nicht erwartet hätte und dass keiner aus meinem Freundeskreis das weiß. Ja, was hat dich denn jetzt in diesen Wochen, in denen du da arbeitest, am meisten geschockt? Ja, also Sachen, dass relativ prominente Leute einen Batzen Drogen auf die Theke legen und du dann mitmachen musst. Mhm. Weil sonst wird ja meine Tarnung aufliegen. Ich kann ja nicht da ein auf konservatives, braves Mädchen machen. Mhm. Und man muss die Sachen mitmachen. Das heißt, du hast auch da Drogen schon konsumiert? Ja, musste ich. Musste ich. Gab ja kein Zurück. Ja, das ist aber kein Weg, Hanna. Das ist aber wirklich nicht gut. Nee, kannst du nicht so tun, als würdest du uns... Bitte? Nochmal. Könntest du nicht so tun, als würdest du sie wie auch immer konsumieren, aber es dann einfach nur so vorspielen? Nee. Weil die Gefahr besteht ja, dass du da vielleicht dadurch wirklich irgendwie auf eine schiefe Bahn gerätst. Nee, das nicht. Und das ist auch genau die Gefahr, wenn ich das Freunden von mir erzählen würde. Mhm. Netten, die halt auch die Angst. Also, es weiß niemand, dass du das, auch deine Eltern nicht? Also ich habe keine Eltern. Du hast keine Eltern. Das weiß keiner aus deinem Freundeskreis? Nee, ich habe einen Freund von mir, der ein bisschen weiter weg wohnt. Der hat mich das auch nicht erzählt, aber ich habe halt gesagt, falls irgendwas ist, dann habe ich ihm die Adresse gegeben. Mhm. Ich habe gesagt, ich möchte nicht drüber sprechen, aber... Also ein recht einsames Leben führst du da eigentlich? Ja, im Moment. Das ist halt schon schwer für mich, weil ich einfach... Sag mal. Muss von 9:30 bis 10 Uhr morgens arbeiten, jeden Tag. Halt, Bist du jetzt auch quasi im Dienst und hast Pause? Nee. Heute nicht, weil ich bekommen halt morgen halt so Abiturfeier in der Schule und dann muss ich ausgeschlafen werden. Ah, ja. Ich halt heute frei. Sag mal, das ist ja alles schon ein bisschen verrückt, was du da machst. Du bist 19 Jahre alt, Abitur, setzt dir in den Kopf, du willst ein Buch schreiben über Prostitution. Ich frage nochmal, warum dieses Thema Prostitution? Du kannst ja sagen, ich will ein Buch schreiben über, weiß ich jetzt, über Kinderkrankenschwestern oder so. Warum Prostitution? Ja, weil... Hast du irgendwas damit früher mal zu tun gehabt? Nein, gar nicht. Ich kenne niemanden, der damit was zu tun hatte. Gar nichts. Ich bin einmal in meinem Leben über die Ripperbahn gelaufen. Mhm. Das war auch das Krasse, was ich dann irgendwie vielleicht vorher darüber irgendwie oder jemals gesehen habe. Ich habe da einfach nach 5 Tagen gemerkt, dass ich schreibe ja die ganze Zeit über alles, was mich so bewegt, was ich sehe. Mhm. Und Nein, die Grundfrage war, warum? Ja, genau, nee. Ich drücke mich dadurch halt auf. Und als ich das... Ich bin ja eher durch Zufall da dran gekommen und habe mir Gedanken darüber gemacht. Habe ich halt gesehen, dass diese 3 Tage, die ich mir das angeguckt habe, in denen die Idee irgendwie Form angenommen hat, mich so stark beeindruckt hat, dass ich einfach nicht mehr loskomme von der Idee. Gut, die 3 Tage, wo du dann schon da warst, kann ich noch verstehen. Aber warum ist die Idee vor diesen 3 Tagen in deinem stillen Kämmerlein irgendwann mal entstanden mit der Prostitution? Ich weiß es nicht. Kann es denn jetzt sein? Du bist jetzt irgendwie besessen. So ich wollte es. Ich kann die Frauen einfach nicht verstehen, warum die es machen. Ich kann es nicht verstehen. Ich möchte es gern verstehen. Heute verstehe ich es. Du möchtest verstehen, warum die Frauen das machen. Könnte dieses Wollen so weit gehen, dass du doch auch mal Kunden bedienst? Niemals. Bist du dir ganz sicher? Niemals, ganz sicher. Mhm. Man kriegt dafür so viel Geld in diesem Laden, also nicht wie auf der Straße. Man kriegt dafür, meine finanzielle Situation ist ja jetzt nicht der Oberhammer im Moment, ne? Mhm. Also ich komme schon gut klar und ist auch alles. Ja, umso attraktiver wäre es ja für dich dann zu sagen, okay, dann mache ich das halt auch noch. Nö. Ich habe da wirklich schon gutes Geld geboten bekommen. Okay, das ist für dich ganz klar. Nein. Eigentlich, ich lasse mich auch nicht berühren, das mache ich auch nicht. Ja, wissen eigentlich deine Arbeitgeber oder auch die Mädels, mit denen du da arbeitest, warum du da arbeitest? Nein, und das ist eigentlich das Hauptproblem einfach im Moment für mich, weil ich am Anfang gesagt habe, gut, ich darf da nur ein ganz unpersönliches Verhältnis zu den Mädchen halt haben, aber ich entwickle zu manchen, nicht zu allen, aber zu manchen sowas wie Freundschaft. Mhm. Die könnten natürlich erstmal, wenn die denken, du hast so eine kleine Klatsche, von wegen, die will ein Buch schreiben und arbeitet hier bei uns. Nee, die können sauer werden. Und die können sauer werden, dass du sie irgendwie aushorchen willst, ne? Genau, und das, ich versuche das im Moment halt so zu machen, ich schon differenziere. Die Sachen, die sie mir als wirklich als Freundin anvertrauen, die würde ich niemals preisgeben, das mache ich nicht. Aber das ist natürlich eine schwierige Sache. Irgendwann wirst du weg sein und irgendwann gibt es vielleicht dieses Buch und dann werden die Mädels denken, wow, was hat sie jetzt gesagt? Und was hat sie geschrieben? Und was? Also das ist jetzt ein solcher Konflikt für dich, ne? Ja, das ist halt irgendwie schwer. Und wenn du den Mädels das doch erzählen würdest? Dann würden sie mir nichts mehr erzählen. Das ist ja gerade das Spannende. Wenn ich als Reporter, der hingeht, das habe ich halt in den ganzen Reportagen gesehen, und sage, ja, wie kam das? Dann erzählen die mir, ja, mit 18 bin ich rausgeflogen von zu Hause, ich hatte kein Geld, war irgendwo in der Eifel im Puff und hab's mal gemacht. Also besteht die eigentliche Möglichkeit, da einigermaßen sauber rauszukommen, nur darin, dass du eben nicht zu sehr dich befreundest mit den Frauen, damit die nicht zu sehr enttäuscht sind und sich nicht zu sehr hintergangen fühlen. Dass das auf einer relativ beruflichen Ebene lässt. Ja, ja, mein Ziel ist ja auch eher diese versteckten Regeln und Sitten. Ja, genau. Das sind einfach Sachen, die niemand irgendwie sich erahnt, weil einfach nicht, was da abgeht einfach. So Riten, die haben, sind einfach unglaublich, wirklich. Was denn für ein Ritus? Was denn für ein Ritus? Ja, zum Beispiel, was ich halt sehr krass finde, ist so eine Sache, bevor das Bordell aufmacht, also bevor die Klingel angeschlossen wird und bevor die Musik angemacht wird, geht halt irgendeine von den Mädels, spielt eigentlich keine Rolle wer, hin in die Küche, füllt den Salzstreuer auf und dann gehen die halt über die Theke, also Eingangstheke, durch den ganzen Laden auf jede Bank hoch in die Zimmer, über die Theke. Und in jedem Ausschnitt von den Mädels wird dann Salz gestreut und zum Schluss, ganz am Ende, in das Portemonnaie von der Chefin. Ach, das ist ja fast schon lustig. Jeden Tag wird das gemacht? Jeden Tag. Aber glaube, dass viel Geld reinkommt und dass den Mädels nichts passiert wahrscheinlich, ne? Genau. Und so Sachen, einfach wenn man sich vorstellt, es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie die ganzen armen Remi-Demi wäre, ne? Ich meine, der Euro ist halt da, das macht sich halt auch in so einem Geschäft bemerkbar. In Köln sind im Moment wenig Messen. Das macht sich halt bemerkbar. Und die Tür ist halt geschlossen, man kann ja von außen nichts sehen. Und immer wenn es klingelt, ne, sehe ich einfach, wie die Mädels sich aufrichten, Lippenstift rausholen. Und man kann die Gedanken einfach sehen, wie viele Leute kommen jetzt rein, wie viel Geld haben die. Darf ich dich noch was fragen? Wie geht sowas eigentlich, wenn man sich als 19-Jährige das überlegt, da kann man doch nicht irgendwo bei einem Puff klingeln und sagen, darf ich bei euch arbeiten? Du hast das gemacht, so ganz, ganz so einfach. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, haben die angeguckt, haben gesagt, ja, okay, ist okay. Ich hab so ein bisschen ich bin so lustig und... Was verdienst du da, wenn ich fragen darf? Oder darf ich nicht fragen? Doch, fragen darf ich, aber du musst dich anfangen. Ja, klar. So 150 Euro pro Nacht ungefähr. 150 Euro pro Nacht. Ja, ist okay, ne? Ja, das ist schon viel. Das gebe ich nicht aus. Ja? Das spende ich, das Geld. Das spendest du? Aber du musst ja auch leben. Bitte? Weil du musst auch leben. Ja, aber ich habe ja noch einen Vater und der muss ja auch Unterhalt bezahlen. Und an wen spendest du das? In Berlin gibt es halt eine Organisation, die Frauen hilft, die halt Prostituierten hilft, gut über den Tag rumzukommen, die halt auf dem Straßenstrich arbeiten. Also, ich bin... Sonst könnte ich das für mich nicht vereinbaren. Bin beeindruckt, wirklich beeindruckt. Ich hoffe von dir noch in den nächsten Zeiten einiges zu hören. Spätestens dann, wenn das Buch auf dem Markt ist. Ja. Das ist eine tolle Geschichte. Tolle Geschichte und ich bin... wir werden es verfolgen, was mit dir weiter geschieht. Wir können gerne auch nochmal vielleicht in einem... in einem halben Jahr oder so nochmal reden. Oder im Herbst mal reden, nach unserer Sommerpause, im September. Ja, gern. Mach mal, Hanna, ne? So verbleiben wir. Alles Gute. Gut, dann wünsche ich noch eine gute Nacht, ne? Dankeschön, tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Kim Michelle, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Kim Michelle. Hallo. Um was geht's? Verschiedene Sachen. Also es fängt damit an, dass ich, als ich 14 war, von meinem Vater missbraucht worden bin. Ja. Dreimal insgesamt und es hat sich alles vor knapp einem halben Jahr, also letztes Jahr im November, rausgestellt, als ich mein Sozialpädagogikstudium in Holland angefangen habe. Ja. Und dann nachts ich habe in einem Behindertenheim gearbeitet, nachts um 12 im Fahrrad nach Hause gefahren bin und vom Fahrrad gerissen bin und vergewaltigt worden bin. Und war da ganz neu in Holland, habe alleine gewohnt. Ja. Hab ihn dann trotzdem angezeigt, also Anzeige ging unbekannt. Ja. Und die Polizei meinte, da könnte man nichts machen, weil ich auch nicht sofort dahin gegangen bin, sondern erst 2-3 Wochen später. Mhm. weil ich einfach zu viel Angst hatte, weil er auch meinte, wenn ich irgendwas sage, bringt er mich um oder wenn ich schreie. Und war das eine sehr, sehr brutale Vergewaltigung? Hast du Todesangst gehabt? Ja, also ich habe geweint und ich habe gedacht, jetzt ist es vorbei. Hat er dich gewürgt? Oder hat er ich hatte richtig Würgestreifen am Hals und überall Kratzer und... Im Freien, im Dunkeln? Ja, im Wald. Hast du dich getraut zu schreien? Nein. Nein. Ich wollte, aber irgendwie hat meine Stimme versagt. Ich konnte einfach nicht mehr. War das ein älterer Mann? Ich schätze ihn so gegen die 40, aber 100% sicher kann ich nicht sagen, weil es ja auch schon nachts war. Ja. Ich einfach nur Angst hatte in dem Moment, wo ich vom Fahrrad gerissen wurde. So, der kam so aus dem Gebüsch raus, oder? Ja. Du hattest den vorher gar nicht gesehen? Nee, gar nicht. Und sofort massiv losgelegt? Ja. Also er hat angefangen mit Schlagen, mir die Klamotten vom Leib gerissen. Und als es dann vorbei war, ist er sofort abgehauen? Ja. Und ich meinte, ich sollte mich umdrehen im Gesicht nach unten, damit ich nicht sehe, wo er hinrennt. Und wie lange bist du dann noch da liegen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich irgendwann um 1:30 oder so zuerst zu Hause in meiner Wohnung war. Und hast dich nicht getraut, sofort zur Polizei zu gehen? Ich hatte so viel Angst. Was hast du da gemacht in der Wohnung? Geduscht, gebadet. Ich habe bis morgen mittags um 12 habe ich wirklich geduscht und gebadet, weil ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen sollte. Und konnte mich halt auch niemandem anvertrauen, weil ich meiner Mutter nicht wehtun wollte. Wann? Wie lange verging denn? Wie viel Zeit ist denn vergangen, bis du dann jemandem was gesagt hast? Ja, heute das erste Mal. Also nicht das erste Mal, aber ich bin vorher zu einem Psychologen gegangen, zu zwei verschiedenen. Aber du warst ja dann auch doch bei der Polizei, ne? Hast du gerade gesagt. Ja, 3 Wochen danach. 3 Wochen danach, Und die meinten, da könnte man eh nichts machen, weil ich ihn nicht erkennen könnte. Das Ganze liegt jetzt ein Jahr ungefähr zurück, ne? Ja, November letztes Jahr. Ja. Und da ist auch weiter nichts draus geworden. Die haben niemanden erwischt. Nee. Kein Mann. Du sagtest gerade, du hast es eingeleitet, dass du von deinem Vater dreimal sexuell missbraucht worden bist, als du 14 warst. Ist das jetzt durch diesen schlimmen, erneuten Vorfall der Vergewaltigung erst in dir wieder so hochgekommen und dir klar geworden? Ja. Hast du das völlig verdrängt, vergessen? Ja, weil mein Vater war oder ist Alkoholiker. Und meine Mama ist damals arbeiten gegangen und ich habe einfach nichts gehört, weil er gesagt hat, dass er meine Mutter umbringt. Und ich habe oft nachts gesehen, also schon von klein auf an, ich glaube, ich war 9 oder so, da habe ich schon mitgekriegt, dass er meine Mutter nachts gewürgt hat und gegen die Wand gedrückt und dass der ihre Kniekehlen kaputtgeschlagen waren und alles. Und ich einfach wusste, was er tun kann und ich so viel Angst hatte und einfach nichts gesagt habe. Das hat er auch gedroht, wenn du was sagst, dann... Bring ich deine Mutter und deine Schwester um, genau. Ja, das... Dann, das ist einfach das Schlimmste. Ja, er hat es. Jedes Mal ist eine Katastrophe. Aber er hat es dann dreimal gemacht. Wie kam es zu dem Glück, dass es dann nicht noch mehrmals gemacht hat? Weiß ich nicht. Also ist dann auch irgendwann, als ich 15 war, ist er dann auch abgehauen und hat dann die Scheidung eingereicht, weil meine Mutter sich nicht von ihm trennen konnte. Sind die heute, wie sind die immer noch zusammen? Meine Mutter ist wieder neu verheiratet seit 2 Jahren. Das heißt, deine Mutter weiß auch gar nichts von den Vorfällen damals? Ich habe da nie was sagen können, weil ich mich irgendwo schäme und ich möchte, dass sie sich Schuldgefühle einredet, weil ich ja auch nicht böse auf sie bin, dass sie in dem Moment nicht da war. Ja, ja. Und du hast gerade gesagt, Schwestern, gab es dann deine Geschwister jünger oder älter als du? Die jünger, 13 und 14. Weißt du, ob mit denen auch irgendwas passiert ist damals? Ob er sich an denen auch vergriffen hat? Nein, weil immer wenn er besoffen war, habe ich die weggeschickt, damit die ja nichts mitkriegen. Die sind ja heute, wie alt sind die heute? 13 und 14. Ach, die sind heute erst da auch. Ja. Also die sind jetzt heute 13, 14. Konnten sie damals ja auch nicht gewesen sein, wenn du 14 warst. Das heißt, mit denen kannst du natürlich auch noch nicht darüber reden. Du bist in einer psychologischen Betreuung oder Beratung? Nee, ich bin zwar beim Psychologen gewesen, zwei verschiedenen, und irgendwie war mir das unangenehm und die Atmosphäre hat irgendwie nicht gestimmt, dass ich nicht richtig alles erzählen konnte. Und dann habe ich es abgebrochen und habe im Moment auch keine Freunde, weil damals ist ja dieses Unglück passiert in der Silvesternacht in Holland in Enschede. Ja. Und da sind 7 Freunde von mir gestorben, die mir sehr am Herzen lagen. Und letztes Jahr nach dem Abitur ist mein allerbester Freund, der für mich wie ein Bruder war, ist nach Bolivien gezogen und den kann ich halt auch nicht erreichen und habe seitdem auch kein Vertrauen mehr zu den Menschen. Also ja. Ich kapsel mich richtig ab und... Aber du lebst jetzt im Moment auch noch in Holland? Nee, bei meinen Eltern wieder. Also bei meiner Mutter, meinem Stiefvater. Ja. Und was studierst du wieder oder machst du gar nicht? Ich mache jetzt Recht als Fachangestellte die Ausbildung. Ja. Also ist das jetzt im Moment ein ganz besonderer Vorgang und ein ganz besonderer Tag, dass du das jetzt zum ersten Mal erzählst. Mhm. Und alles erzählst. Ja. Die Vergewaltigung, das wissen nur wenige, die Polizei und aber sonst auch. Da weiß deine Mutter das auch nicht mit der Vergewaltigung? Nein, die weiß gar nichts. Mhm. Weil ich irgendwie Angst habe, ich tue ihr damit weh oder die macht sich Vorwürfe, dass sie nicht da war. Aber ich glaube, du machst dir da ein bisschen zu viel Gedanken, Kim Michelle, dass du deiner Mama wehtust. Ich glaube, das würde sie nicht so sehen und auch nicht so empfinden. Ich glaube, sie wäre sogar sehr glücklich, wenn sie spüren würde, dass du das Vertrauen hast, dass du ihr das erzählst und dass du dich ihr anvertraust. Ist das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter gut? Ja, die war für mich immer wie eine Freundin und Siehst du, ich kann dir auch immer alles anvertrauen. Das ist ja das Schlimme daran, dass ich es jetzt nicht kann. Mhm. Weil ich einfach denke, vielleicht sagt sie, ja, hätte ich ihn früher verlassen oder hättest du bloß eher den Mund aufgemacht, dann wäre er vielleicht schon früher weg gewesen. Ja, aber sie wird ja deine Argumentation auch so gut verstehen, so wie ich sie jetzt auch verstehe. Wenn dieser Mann deine Mutter so misshandelt hat früher und du das mitbekommen hast, ist doch ganz normal, dass ein 14-jähriges Mädchen Angst hat, dass der das wirklich in die Tat umsetzt und die Mutti vielleicht totschlägt oder so. Ich bin hundertprozentig sicher, Kim Michelle, dass deine Mutter dir keine Vorwürfe im Nachhinein macht. Ich glaube, dass sie dich so in den Arm nehmen wird und traurig und glücklich zugleich ist. Traurig, dass das passiert ist und glücklich, dass du dich geöffnet hast, wenn du es gesagt hast und dich ihr anvertraut hast. Mhm. Und ich merke ja auch allein die Tatsache, dass du dich in all diesen Ängsten, die du ausgestanden hast, du hast es niemandem erzählt, hast es immer runtergeschluckt alles und jetzt rufst du hier an in aller Öffentlichkeit und erzählst es mir und somit auch sehr vielen anderen Menschen, dass die Angst in dir und die Not ganz groß ist, dass da was passieren muss. Mhm. Ne? Und dass ja auch ein Hilferuf ist, dass irgendwie was, dass dir irgendjemand vielleicht auch ein bisschen jetzt dich bei der Hand nimmt und dir sagt, du musst das und das und das machen. Ja, weil ich schlafe auch nächtelang nicht, weil ich immer wieder diese Bilder vor mir habe und einfach nur Albträume und... Kim Michelle, was du mitgemacht hast, das würde der stärkste Mann nicht aushalten. Oder die stärkste Person, das hat ja mit Mann und Frau nichts zu tun. Das ist völlig normal, dass du durch den Wind bist im Moment. Du hast einmal diesen Horror mit deinem Vater erlebt, was ja auch noch nicht so lange her ist. Du bist jetzt 20 erst. Mhm. Und dann hast du das erlebt, vor einem Dreivierteljahr. Auch ein ganz, ganz, ganz, ganz schlimmes Verbrechen. Das kann doch ein Mädel wie du gar nicht aushalten. Da muss man sprechen, da muss man sich Hilfe suchen. Was ich immer Angst vor hatte, ist, dass ich irgendwie an drogensüchtig werde oder genau wie mein Vater mich an Alkohol vergreife, weil das so viel ist. Ja, aber die Gefahr besteht eben, wenn du weiter schweigst. Deswegen ist dieser Schritt, dass du hier angerufen hast, so super wichtig und gut auch, finde ich. Mhm. Und du brauchst dich wirklich für überhaupt gar nichts schämen. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch, was diese Vergewaltigung anbelangt, du dich da auch schämst. Mhm. Stimmt, und mir, ne, auch die Schuld irgendwo dafür gebe. Ja, warum? Erklär's mir bitte. Da hat dich ein Kerl vom Fahrrad gerissen, der dir körperlich vielfach überlegen war und hätte dich fast umgebracht. Wo hast du denn da Schuld? Ich weiß es nicht, tief im Inneren habe ich das Gefühl, dass ich schuld bin, auch bei meinem Vater. Mhm. Ich kann das nicht erklären, was es genau ist. Mhm. Also das Schuldgefühl ist da. Mhm. Das haben fast alle Frauen, die sowas erlebt haben wie du. Und alle Frauen täuschen sich. Weil sie haben keine Schuld. Schuld hat der Täter. Der trägt die ganz große und schwere und schlimme Schuld. Mhm. Kim Michelle, ich möchte Folgendes. Einmal dich nochmal doch sehr, sehr, sehr bitten, wenn du auch schlechte Erfahrungen gemacht hast oder nicht so gute Erfahrungen gemacht hast mit den Psychologen, wo du warst. Du musst wieder zu einem Psychologen oder vielleicht sogar zu einer Frau gehen. Ich sag immer, man muss sich einen guten Psychologen suchen, so wie man sich einen guten Arzt suchen muss. Ja. Ne, da muss man halt auch, man kann halt nicht mit jedem. Mhm. Da muss man rumsuchen, bis man jemanden gefunden hat. Ja. So. Da möchte ich, dass du mit meinem Psychologen gleich noch ein paar Worte redest. Der kann dir vielleicht auch noch ein paar Tipps geben, wo und wohin du dich wenden musst und wie man das alles so macht. Mhm. Und dann möchte ich dir noch sagen, dich doch ermutigen, ein offenes Wort mit deiner Mutter zu sprechen. Ja. Ich glaube, dass das schon mal sehr hilfreich ist und dir vielleicht auch erstmal, bis du in gute psychologische Betreuung kommst, auch doch helfen wird, wenn du dich mit der Mutter aussprechen kannst. Ja, aber das, ich merke das schon, weil die ja nie weiß, was genau mit mir los ist, wenn ich dann irgendwie nicht geschlafen habe oder schlecht gelaunt bin oder so. Dann brauche ich ja nur eine Kleinigkeit und ich werde richtig sauer. Mhm. Ja, ja, dann, das belastet die auch. Eben, und die weiß gar nicht, was los ist. Mhm. Also, wenn du nichts machst, besteht wirklich die Gefahr, dass du dir dein ganzes Leben kaputt machst. Dass es Spannungen gibt zwischen dir und deiner Mutter. Dass du vielleicht sogar in eine Drogensucht abrutscht, weil du es nicht mehr bewältigen kannst. Oder dass du deinen Job gar nicht mehr machen kannst. Also es muss was geschehen. Also erstmal nochmal dickes Kompliment, dass du hier angerufen hast und den ersten Schritt gewagt hast. Das war der erste Schritt, Kim Michelle. Es muss auch weitergehen. Das wird alles sehr mühsam in der nächsten Zeit, aber es ist viel schwieriger und mühsamer, was du hinterher aushalten müsstest, wenn du nichts tust. Ja. Hm? So, jetzt legst du bitte auf und mein Psychologe, der Peter, der ruft dich jetzt an. Okay. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Liebe und alles Gute. Danke. Tschüss, Kim Michelle. Tschüss. 1:36 und 46 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Sekunden, hier ist Radio als Live, das WDR-Fernsehen ist heute nicht dabei, mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian und wir haben eine freie Themennacht, ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, heute wie gesagt eine freie Themennacht und ich sage euch schon mal, was für Themen wir nächste Woche haben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema, vor diesem Schritt habe ich schreckliche Angst. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema ungewöhnliche Heilungen. Jetzt bin ich verbunden mit Martin. Und Martin ist 24 Jahre alt. Jawohl. Moin. Moin, Domian. Um was geht's? Ich habe ein Riesenproblem. Erzähl. Ja, und zwar bin ich seit gut 2 Jahren jetzt verheiratet, fast 2 Jahre. Und habe mich aber schon vor geraumer Zeit in die beste Freundin meiner Frau, meiner jetzigen Frau, ganz tierisch verliebt. Du gehst mal bitte noch ein bisschen näher an den Telefonhörer. Ja, kein Problem, so besser. Mhm. Ja, und jedenfalls. Was heißt seit geraumer Zeit? Ja, es ist eigentlich passiert, bevor wir geheiratet haben. Ach so, und du hast also dieses Verliebtsein mit in die Ehe quasi genommen? Ja, leider. Das war ein dummer Fehler, das weiß ich mittlerweile, da die Ehe kurz vor einem Zusammenbruch steht, das auch noch mit einem Kind, das unterwegs ist, jetzt im 7. Monat. Was heißt denn verliebt? Habt ihr beide eine Affäre? Oder? Nee, das noch, was heißt noch nicht? Also eigentlich nicht, nein. Weiß sie denn, dass du in sie verliebt bist? Auch noch nicht ganz. Ich gebe zwar ab und zu einen Wink mit dem Zaunpfahl, ja, eigentlich eher mit dem Hochhaus, aber irgendwie ist das eine mächtig verfahrene Situation, weil das Ganze macht mich jetzt doch schon langsam ein bisschen fertig. Wie reagiert sie denn auf deine Zeichen mit dem Hochhaus? Ja, ab und zu guckt sie dann rüber und lächelt, wenn sie mal bei uns ist oder wenn wir mal irgendwie uns treffen oder so. Und ab und zu reagiert sie gar nicht drauf. Dann kommen auch mal ab und zu Anspielungen oder so. Und ist sie denn solo? Ja, jetzt wieder. Sie war damals zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung, die absolut unmöglich war. Also da waren Details mit hochgekommen, die ich da mitgekriegt habe, die absolut echt neben der Spur waren. So Klamotten mit Fremdgehen. Und ja. Warum hast du deine Frau geheiratet, wenn zum Zeitpunkt der Heirat du schon innerlich auf anderen Wegen warst? Ich weiß es nicht. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Ich weiß es heute wirklich nicht mehr. Ich weiß es eigentlich schon, ja, was heißt heute? Eigentlich seit über einem Jahr schon nicht mehr, warum ich überhaupt geheiratet habe, weil... Du hast das offensichtlich nie gewusst, sonst könntest du das ja jetzt sagen. Doch, bevor ich damals ihre beste Freundin kennengelernt hatte, wusste ich, damals war ich auch mächtig verliebt, bis dann... Ja gut, aber du hast sie ja nur kennengelernt, bevor ihr geheiratet habt, die beste Freundin. Das war kein großer Zeitraum gewesen, das waren vielleicht, richtig kennengelernt habe ich sie vielleicht 3-4 Wochen vorher. Achso, wie lange kanntest du deine Freundin schon, bevor ihr geheiratet habt? Oh, mächtig lange, das waren fast 7 Jahre. 7 Jahre, also ist eine absolute Jugendliebe. Ja, eigentlich schon. Und dann hat sich das mit der Ehe, also praktisch mit dem Todesurteil Jawort, hat sich das dann also... Oh, das ist natürlich mit dem Todesurteil Jawort. Ja. Heftig. Ja, also muss ich es ausdrücken, weil mir fällt dazu nichts anderes mehr ein. Also es ist, und jetzt ist sie auch noch schwanger. Ja, wo ich auch noch zweifeln muss, ob es überhaupt von mir ist. Ach so, du vermutest auch, dass sie fremd geht? Ja, also ja, es finden sich mehrere Indizien dafür. Mächtig belastende Indizien dafür. Streitet ihr viel? Viel ist gar kein Ausdruck. Also eigentlich in jeder freien Minute, die wir uns sehen. Aber ihr wohnt noch zusammen? Ja. Wann zieht ihr auseinander? Gute Frage. Momentan können wir uns das beide nicht leisten. Ich rein arbeitstechnisch nicht, wie weil sie jetzt ja praktisch durch ihre Schwangerschaft eigentlich erwerbsunfähig ist die nächsten 3-4 Jahre. Und auch so großartig in keinem Arbeitsverhältnis war vorher. Wieso geht das bei dir nicht? Wieso kannst du nicht ausziehen? Ich verdiene nicht genug. Mhm. Ich habe gerade mal so viel Geld, dass ich mir diese Wohnung und mein Auto leisten kann und das war's. Was machst du? Ich bin LGA-Facharbeiter. LGA? Ja, was heißt das? Das ist so eine Art Lagerriss. Achso, verstehe. Gut, aber brauchst du das Auto? Ja, allein für die Arbeit schon. Achso. Das könnte ich mir danach halt nach der Trennung, nach der Scheidung dann auch nicht mehr leisten, wenn das Kind da ist. Würde mir also überhaupt nichts mehr bleiben. Arbeitslos melden oder so, diese ganzen Tricks, die man so kennt, das möchte ich auch nicht. Hast du denn in den letzten, habt ihr denn überhaupt noch miteinander öfters miteinander geschlafen in der letzten Zeit? Nee, eigentlich nicht. Aber es könnte theoretisch schon dein Kind sein. Rein theoretisch, ja. Warum hast du denn, wenn das in der letzten Zeit schon so angespannt war, so kaputt war das Verhältnis, warum hast du denn nicht darauf geachtet, dass ihr dann zumindest richtig verhütet? Tja, weil ich gar nicht gewusst habe, dass sie die Pille absetzt. Also untergejubelt will ich nicht sagen, aber es war schon, ich vermute mal, dass es ihre letzte Notbremse war. Weil ich war ja nicht der Einzige, der gemerkt hat, dass es absolut einen Bach untergeht. Und also du meinst, dass es kann eine Strategie dahinter stecken, dass sie die Pille abgesetzt hat, schwanger geworden ist, in der Hoffnung, dich damit an sie zu binden? Denke ich mal, ja. Das nehme ich also stark an, weil anders kann ich mir nicht erklären, da von beiden Seiten irgendwie... Aber das würde ja bedeuten, dass sie auch noch ein großes Interesse daran hat an dir. Aber wenn du sagst, die ist vielleicht auch fremdgegangen... Ich weiß es nicht. Also ich kann aus ihren Gestiken, aus ihrem Verhalten werde ich nicht mehr schlau. Aber Fakt ist, dass du diese Frau nicht mehr liebst. Nein, eigentlich nicht. Also von Liebe kann man da nicht mehr sprechen. Und dass du eigentlich, wenn das Geld da wäre und die Möglichkeiten so schnell wie möglichst weg würdest wollen von der Frau. Ich drücke es mal so aus. Also ich bezahle lieber für mein Kind und habe dann die Chance, mein Kind ab und zu mal zu sehen, als dass ich meine Gesundheit absolut zerstöre, weil ich habe schon durch diesen ganzen Stress richtig Magenprobleme. Ich habe dauernd irgendwelche irgendwelche Magenkrämpfe, Notbrennen. Also sehe ich da im Moment so zwei große Probleme. Einmal die Frage, wie komme ich von der Frau jetzt weg? Wie kriege ich das materiell hin? Mhm. Ne? Und das Zweite ist jetzt die Verliebtheit in die Freundin. Ja. Ist das jetzt wirklich ein großes Gefühl bei dir oder kann es sein, dass das auch irgendwie so eine Fluchtgeschichte ist, weil du so unglücklich bist? Nee, nicht wirklich. Ich weiß, ich habe das Gefühl schon mal gehabt, dass wenn man einen Menschen sieht, dass einem 8 bis 9 kV durch die Hirn jagen, ja, dass einem das Herz für eine Sekunde stehen bleibt. Mhm. Also das ist, ich habe öfter Beziehungen gehabt und auch mehrere, die auch etwas länger gehalten haben, aber... Aber du kannst doch gar nicht viele Beziehungen gehabt haben. Wenn du sagst, du hast die 7 Jahre vorher gekannt und jetzt, ihr seid 2 Jahre verheiratet, das heißt 9 Jahre, du bist jetzt 24, wo hast du da Beziehungen gehabt? Ja, was heißt Beziehung, kann man das ja vielleicht nicht nennen, aber das, was davor diese Mehrschwärmerei war und so. Ja, da warst du 15. Ja. Das kannst du erzählen, das zählt jetzt also, kannst du nicht als Beziehung, als lange Beziehung. Ja, das waren immer nur maximal einen Monat und das war für damals, war das für meine Verhältnisse schon verdammt lange. Mhm. Und warum bist du jetzt in Sachen Freundin von deiner Frau so gebremst? Warum gehst du da nicht massiver ran? Weil ich nicht weiß, ob die Gefühle von der anderen Seite auch da sind. Aber dann würdest du es wissen, wenn du es einmal gemacht hast. Tja, ich bin aber leider zu feige dafür. Ich meine, ich mail ihr und alber noch rum und so und oder wir haben auch viel gemeinsam, leider immer zu dritt. Oder hast du Angst vor der Reaktion auch deiner Frau, weil die das ja wahrscheinlich unter Umständen mitbekäme und die Hölle in der Wohnung dann noch größer würde? Das eher weniger, weil es scheint ihr absolut egal zu sein, was ich mache. Ach so. Ja, also sie kümmert sich jetzt die letzten paar Wochen überhaupt nicht mehr darum, was überhaupt läuft. Mit wem ich wo bin und wann. Gut, dann ist die These aber auch hinfällig, sie hat sich mit einem Kind halten wollen. Oder vielleicht damals wollte sie das. Damals. Das denke ich eher, weil mittlerweile scheint es absolut egal zu sein. Hast du denn noch Eltern? Ja, natürlich. Und wie ist das Verhältnis zu den Eltern? Perfekt, also es kann nicht besser sein, die sind alles für mich. Dann zieh doch zu den Eltern zurück. Das geht nicht. Die Warum? Sind ausgezogen, mein Vater ist jetzt schon etwas länger im Vorruhestand. Hm? Und die mussten sich eine kleine Wohnung nehmen aufgrund des Vorruhestands, weil er halt etwas weniger Geld bekommt jetzt. Mhm. Und das funktioniert alles nicht mehr. Wir haben schon gesagt, wir kriegen ja wohl oder übel mit, was hier läuft. Und wie groß ist die Wohnung für den Eltern? 3 Zimmer. Mhm. Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer. Mhm. Weißt du, Martin, also irgendwie muss es dann auch gehen. Ich glaube, alles besser. Und wenn du ein halbes Jahr im Wohnzimmer auf der Couch bei den Eltern pennst, ist das die bessere Lösung, als wenn ihr euch da gegeneinander miteinander zerfleischt in eurer Wohnung. Das ist richtig. Nur meine Eltern sind auf dem Standpunkt, die wollen sich nicht einmischen, wir müssen das alleine klären. Aber wenn du sie bitten würdest, wenn du sagst, ich habe ein Top-Verhältnis, wenn du sagst, ja, ich bitte euch, mich eine Weile aufzunehmen, bis irgendwas Neues passiert, muss das doch möglich. Also Hintergrund ist, es muss irgendeine Möglichkeit geben, dass ihr auseinanderkommt. Das reicht mir nicht aus, zu sagen, da ist nicht genug Geld da. Irgendwie muss das gehen, Martin. Ja, ich bin auch schon am Überlegen. Und irgendwie muss es gehen. Das machen 1000 andere Paare auch Paare, die wenig Geld haben. Ja, nur wie? Ja, also ich habe dir jetzt ein Beispiel genannt. Ja, gut, das ist okay. Nur meine Eltern wollen das halt nicht. Hast du sie schon gefragt? Dagegen. Ja, natürlich. Meine Mutter hat auch gesagt, wenn die Wohnung nicht so klein wird, dass sie halt nicht so knapp, würden sie mich aufnehmen, damit das auseinandergeht, damit endlich Ruhe reinkommt. Und meine Mutter meinte, wenn man halt ein bisschen Abstand voneinander nimmt, dann ist das auch okay. Mhm. Aber da glaube ich schon lange nicht mehr dran. Nee, das glaube ich auch nicht, so wie du das beschreibst. Also, ich finde, ganz schnell muss geschehen, dass du da rauskommst. Wie auch immer. Und das können wir jetzt hier nicht austüfteln. Irgendein Mittel muss es geben, einen Weg muss es geben. Und ich glaube das auch nicht, wenn du sagst, du hast ein Top-Verhältnis zu deinen Eltern, das glaube ich dir nicht. Wenn du da hingehst und sagst, es geht wirklich nicht mehr, lasst mich bitte ein paar Monate bei euch schlafen, dann sagen deine Eltern doch nicht, nein, wir wollen das nicht. Ja gut, Top ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Naja, also wie auch immer, da musst du einen Weg finden. Da musst du jetzt halt kreativ sein und dir da was ausdenken. Das ist das eine. Das andere ist, ich würde das nicht noch länger mit mir rumtragen, was diese Frau anbelangt. Sei jetzt offensiver und bagger sie mehr an und zeig es ihr. Und wenn die halt abweisend reagiert, dann weißt du, woran du bist. Dann war es das eben mit der nicht. Vielleicht hast du auch Angst vor einer negativen Reaktion, ne? Ja, das denke ich mal jetzt eher sein. Ja, aber es ist immer besser, mit der Wahrheit zur Rande zu kommen, als sich in irgendwelchen Träumen zu versteigen und dann irgendwann auf den Boden der Realität zurückgezogen zu werden. Ja, klar. Hm? Ja, nur ich sag, wir albern ab und zu schon mal rum und labern auch viel von wegen, ja, wäre das denn so schlimm mit uns beiden und da und da. Dann sagt sie immer, ich soll nicht so ein Blödsinn reden. Ich weiß nicht, ich kann mir da keinen Reim drauf machen. Gut, dann mach es klarer und sag es ihr ernster und dann wirst du den Reim drauf machen können. Hm. Das sind die beiden Sachen, die ich dir sagen möchte, Martin. Hm. Das wird jetzt eine harte Zeit werden für dich. Die nächste Zeit. Da bin ich sicher. Auch. Ja, das glaube ich auch. Da musst du aber jetzt durch. Und das musst du auch schaffen. Und du darfst nicht so oft sagen, das geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Es geht immer irgendwie. Irgendeinen Weg wirst du finden. Ich hoffe es. Alles Gute von Herzen. Ich möchte noch ganz herzlich beglückwünschen zu deiner Sendung und deinem Team. Also ihr seid echt spitze. Ich höre euch jede Nacht und das ist unglaublich, was ihr hier reißt. Voll geil. Sehr nett von dir, Martin. Dankeschön. Tschüss. Okay, ciao. Maxine. Oder Maxine. Ja, guten Morgen. 25 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Maxine, ja. Maxine. Ja, ist richtig. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich habe eine Affäre oder ich bin zusammen mit einem verheirateten Mann. Mhm. Wie alt? 35. Mhm. Also 10 Jahre älter als ich. Kinder? Ja, eins. Mhm. Wie alt ist das Kind? Es wird 5. Und jetzt seit, ja, anderthalb Jahren. Ja. Und das ist einfach, das Problem ist, ich bin auch so erschrocken von dem Mädchen, das gerade dran war. Ich komme fast lächerlich vor. Die Kim Michelle, meinst du? Ja. Ja. Und das Problem... Aber das, was du jetzt zu erzählen hast, betrifft dich auch und macht dich auch sehr fertig. Insofern darf man das nicht so miteinander vergleichen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass du es auch erzählst, was dich... beschäftigt und bedrückt. Ja, es ist also so, ich habe bisher wirklich noch mit niemandem darüber geredet und es ist eigentlich wirklich sowas von geheim und es wird nie jemand ahnen und es weiß noch nicht mal irgendjemand, dass er und ich uns kennen. Und es ist einfach so schwierig für mich geworden. Ich bin irgendwo in so eine Abhängigkeit reingeraten. Mhm. Ich merke, dass ich gehe nicht mehr vor die Tür ab einer gewissen Uhrzeit, weil er könnte anrufen. Ich kann nicht mehr essen, ich schlafe nicht mehr, ich bin unkonzentriert auf der Arbeit und ich mag nicht mehr weggehen, mag nicht mehr mich mit meinen Freunden unterhalten. Und du musst dann immer auf seine Initiative warten. Du kannst bei ihm nicht anrufen. Nein. Ja, schon, wenn er am Arbeiten ist. Klar kann ich ihn dann anrufen, aber er ist dann halt auch... Aber du musst dich immer nach ihm richten, letztendlich. Genau. Nach seinem Zeitplan, nach seinen Verpflichtungen, Familie und so weiter. Ganz genau, ja. Wo hast du ihn überhaupt kennengelernt? Ich habe ihn kennengelernt auf Karneval. Auf Karneval, eine absolute Zufallsbekanntschaft. Ja. Mhm. Und es war wie Magie. Wir haben uns gesehen und ich wusste auch, bevor ich seinen Namen kannte, wusste ich, er war verheiratet. Ich hatte, bevor ich mit ihm zusammengekommen bin, war ich 5 Jahre mit meinem früheren Freund zusammen und das war so schlimm, er hat mich geschlagen und ich war früher sehr dick und wollte nicht mehr mit mir sich an den Strand legen oder ins Freibad gehen. Da war ich halt, irgendwann hat er mich verlassen und dann habe ich gesagt, ich will überhaupt gar nicht mehr und war dann ein Jahr alleine und habe ihn dann kennengelernt und habe gedacht, das ist es, weil ich muss mich nicht rechtfertigen. Aber warst du nicht, hat er dir das sofort gesagt, dass er verheiratet ist? Ja. Ja. Warst du da nicht enttäuscht? Nein. Nein. Nein, wir haben uns kennengelernt und haben uns unterhalten und 5-6 Stunden nur geredet. Mhm. Und dann ist es irgendwie passiert. Mhm. Und dann wollten wir das auch beide irgendwo nicht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ach komm, wir sind jetzt fasziniert voneinander, wir leben das jetzt. Und das seit anderthalb Jahren. Lebt er in deiner Stadt? Ja. Ja. Wie oft seht ihr euch? Einmal die Woche. Einmal die Woche. Mhm. Ist das immer verbunden mit Sex? Ja. Ist das für dich wichtig, immer diesen Sex dann auch zu haben? Ja, schon. Mhm. Also ich möchte ihm dann schon auch nah sein. Mhm. Also, würdest du denn gerne, wenn in deinen Träumen richtig mit ihm zusammen sein? In meinen Träumen ja, aber ich bin Realistin genug zu wissen, dass alles, was ihn und mich verbindet, das ist halt das ist Verbotene, das ist nicht dürfen, das ist immer davon zu träumen. Ich kann dir das nicht beschreiben. Ich weiß, wenn wir richtig zusammen wären, würden wir uns nach 2 Wochen dermaßen am Geist gehen. Warum? Ja, denke ich einfach, weil er und ich aus verschiedenen Welten kommen. Das muss ja nur noch kein Grund sein, sich auf den Geist zu gehen. Wenn du sagst, dass du diesen Mann, ich höre daraus, wie du es beschreibst, dass du den liebst, ne? Ja. Ja. Und dass du ihn auch respektierst und achtest. Ja. Warum sagt man dann, wenn ich mit dem immer zusammen wäre, ging der mir auf den Geist? Ich denke nicht, dass er mir auf den Geist gehen würde. Ich denke, dass ich ihm auf den Geist Warum? Gehen würde. Warum? Weil er ist so, ich würde mir so wünschen, dass er, dass es ist immer so, dass es diese Beziehung, ich denke, es ist eine Beziehung nach so langer Zeit und oder in so langer Zeit und immer wenn irgendwas ist, wenn wir streiten, dann sagt er, ich will dich nicht mehr und ich kann nicht mehr und mein Gewissen und lass mich und wir müssen jetzt aufhören, das ist schlecht für dich und es geht dir nicht gut. Immer das ist, ich kann mich nie ihm sagen, was ich fühle oder was ich denke, weil ich dann immer Angst habe, er zieht die Notbremse und geht. Also, die Gefahr ist größer, dass er sagt, ich gehe, als denn, dass du sagst, ich halte das nicht mehr aus. So. Und du möchtest ihn mit deinen Gefühlen nicht zu sehr bedrängen und ihn nicht unter Druck setzen, weil du dann Angst hast, er macht die Tür zu. Genau. Also gibst du dich zufrieden mit dem bisschen, mit dem paar Krümelchen, die vom Tisch fallen? Richtig. Das ist eine schlechte Lebenslage. Also sehr schlecht, was dich sehr klein macht. Letztendlich. Es quält mich. Es quält. Und wie du gerade gesagt hast, du, wie schlimm die Vorstellung. Man sitzt da, kenne ich auch sowas, man sitzt da und wartet. Und man wird verrückt. Auf Anrufe. Man ist eigentlich in einer erbärmlichen Position. Man richtet sich ganz darauf ein, auf den anderen und hofft, etwas zu erhaschen von seiner Aufmerksamkeit oder seinen Aktionen. Man zieht sich zurück von den eigenen Freunden vielleicht. Ja. Weil es in meinem Kopf nichts anderes mehr gibt und ich weiß das und ich denke immer, Maxim, was würdest du tun, wenn dir das jemand erzählen würde, deine Freundin, was würdest du ihr raten? Ich würde ihr raten, zu gehen. Mhm. Und ich denke immer, manchmal dann sitze ich hier und denke, das ist wie Heroin. Mhm. Man weiß, man geht damit kaputt, aber aufhören kann man nicht. Es war jetzt letzten Montag das so gewesen, ich habe wirklich ein Jahr, fand ich das wirklich ganz toll. Ich war super glücklich und alle haben das gemerkt und ich habe mich so verändert. Und letztes Jahr ist auf meinem Geburtstag mein bester Freund verstorben. Er hatte einen Verkehrsunfall auf dem Weg von meinem Geburtstag nach Hause. Es war jetzt auch noch wirklich kurz vor Weihnachten und da habe ich gemerkt, er war nicht für mich da, er konnte nicht für mich da sein. Und dadurch, dass er nicht so für mich da sein konnte, wie er es vielleicht gewollt hätte, hat er sich halt von mir entfernt. Er hat dann nach Weihnachten, als wir wieder gesprochen haben, Sarah, gesagt, ich will dich nicht mehr und dann war es vorbei. Ne? Also ich höre das jetzt heraus, dass er immer wieder derjenige ist. Ich will nicht, ich habe ein schlechtes Gewissen und ich kann es nicht mehr. Und du aber die Klammertante bist. Du klammerst und hältst ihn fest. Seitdem klammere ich und letzte Woche, lass mich noch fragen. Und es wurde ja nie in Aussicht gestellt von ihm, dass das mal eine richtige Beziehung wird, dass er sich trennt von seiner Frau. Nein. Niemals. Dann ist der Fall völlig klar, Maxine. Der Fall ist völlig klar. Du musst dich von diesem Mann trennen. Das kann ich nicht. Da musst du noch mehr leiden. Da musst du noch mehr sinken. Und noch mehr Schmerzen aushalten. Dann wird der Selbsterhaltungstrieb für dich schon irgendwann aktivieren. Es war jetzt. Du bist jetzt schon ziemlich weit unten, wie du dich beschrieben hast. Ja, es war jetzt letzte Woche halt so, dass ich hatte einen Unfall gehabt und lag im Krankenhaus. Hat ihn dann angerufen, weil ich furchtbare Schmerzen hatte und habe fürchterlich geweint. Und dann sagt er zu mir, das ist ja schlimm, dann kannst du heute keinen Fußball gucken. Und da habe ich das erst überhaupt nicht registriert. Dann hat er sich dann auch nicht mehr so viel, hat er sich dann halt auch jeden Morgen gemeldet und per SMS und angerufen und so. Und dann kam zwei Tage überhaupt nichts mehr. Und dann am Montag habe ich gewartet, habe gedacht, er wird sich ja mal erkundigen, ob ich wieder zu Hause bin, wie es mir geht und so. Und es kam nichts. Und es war wieder dieses, ich habe gewartet. Ich habe ab 5 Uhr morgens da gesessen bis um 8 und gewartet und gewartet. Und dann habe ich ihn irgendwann angerufen, dann habe ich ihn nur noch angeschrien, habe zu ihm gesagt, ich sage, ich halte das nicht mehr aus mit dir und du hättest dich ja wenigstens mehr erkundigen können. Und das ist ja schon kein Liebesdienst, das ist ja schon ein Freundschaftsdienst. Und Maxine, ich muss ja Schluss machen, leider, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber meine Meinung ist ganz klar und eindeutig, auch mit dem Beispiel, was du gerade nochmal jetzt nicht ganz zu Ende erzählen konntest, aber es hat ja schon gereicht, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Du musst von diesem Mann weg. Damit muss ich dich leider verabschieden, jetzt, weil wir gleich zu Ende sind hier. Ja. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Thomas Reinke, bei Wolfgang Spikowski, Jan Hölz, Malte Imels, Tim Stiener und Pamela Koppay, Marc Sommer und Peter Ofsjanowski. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende. Ciao.